schließen wolltet. Und so hab ich auch den Fischer ruhig sehen zerwerfen, auch der ihm gewandten Tischler Winkel was nicht einzuschärfen. Aber ihr wollt besser wissen, was ich Stärke. Nun so fördert eure Sachen, seht ihr aber meine Werke, lernet erst. So wollt ihr niederträchtige niemand sich beklage, denn es ist das Mächtige, was man dir auch sage. In dem Schlechten bald hätte sich du hochgewinnen und mit Recht